Herzlich willkommen im Pariser Goethe-Institut, wo auch heute wieder beim Deutschlehrertag versucht werden wird, die Lust am Deutschlernen zu wecken. Im Vortrag zum Podcasting soll gezeigt werden, dass es gar nicht schwer ist, mit dem Audio-Editor Audacity eigene Wortbeiträge zu verfassen und zu schneiden und mithilfe von GEMA-freier Musik anspruchsvoll zu vertonen.